Vom Markten bis zum 11. August berichteten die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Internet-Homepages von vielen Ländern der Welt wie Syrien, Iran, Pakistan, Indien, Japan, Russland, Deutschland, Großbritannien, den USA und Südafrika über die Erklärungen des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee und des Sprechers der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee mit dem festen Standpunkt dazu, mit der starken Militärkraft die hysterische Kriegshetze der USA erbarmungslos zu vereiteln und die Äußerung vom Armeegeneral Kim Rak-yeom, Befehlshaber der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee dazu, mit der praktischen Militäraktion den USA ernsthafte Warnung zu geben, in vollem Wortlaut oder Auszügen.